Francis tardi rupa en un huracán, con te cafa a sabana, me te te tamam en de uban fan, guck mal diese Ukraine und Araber. Francis tardi rupa en un huracán, con te cafa a sabana, me te te tamam en de uban fan, guck mal diese Ukraine und Araber. Berlin Gran Turismo. Ziehen in der Disco, Marlboro Rot, Aschenbecher, Monte Cristo, Mosenbund, die Umarek, Sam Rouge, ficke Bitches in Budapest, setz mich an den Tisch, ich geh sofort all in, echte Legende, so wie George Foreman, Bunkerware aus Bolivien, Kokain und die Uhr von Sizilien, Ra, Capi Sandra, wir sind keine Mitläufer, Spotify brennt, Walla ohne Klickkäufer, Schüsse fallen aus dem nagelneuen GTS, Edens letzter Garten ist mit Schnee bedeckt. Hemd von Bogena, Schuhe von Cavani. Samra Harami in Paris wie Cavani. Weiße SQP und ich komme im MS-Jogger. Das sind 500.000 US-Dollar. 20 Darby Hupa in einem Huracan. Und der Kaffa ist Havana. Mit Day-Days am Arm in der U-Bahn fahren. Guck mal diese Ukrainer und Araber. 20 Darby Hupa in einem Huracan. Der Kopf aus Savanna, mit Day-Day der Mann in der U-Bahn fahren. Guck mal diese Ukrainer und Araber. Jack Daniels Ice, Hennessy und Johnny Walker. Ich komm voll besoffen mit nem Gucci-Jogger. Maske geschneidert, ja er ist Killer. Und er sitzt wie mein Cousin hinter Gitter. Papa ist gegangen, das hat mir nicht wehgetan. Ich muss mit Abiat im Benzer durch die Gegend fahren. Keine Schulden, guck auf jeden Cent und jeden Gramm. Du kannst dich nicht verstecken, Brava, ich komme an jeden Rand. Gleichzeitig Poseidon, Kapital, ich steck mit Gabel. Und du gibst mehr Prozente ab als Ladekabel. Handy klingelt mein Ticker, beste Tasch, zwei Dinger. Eine Life wie mein Finger. Brrrrrrra. 20 Darby Hupa in einem Huracan. Und der Kaffa ist Havana. Mit Day-Day am Arm in der U-Bahn fahren. Guck mal diese Ukrainer und Araber. 20 Darby Hupa in einem Huracan. Und der Kaffa ist Havana. Mit Day-Day am Arm in der U-Bahn fahren. Guck mal diese Ukrainer und Araber. Bam, bam, bam, Berlin, Lippe, Rattan, was geht ab?